Ja, vielen Dank für die Einladung und die Begrüßung und das wunderschöne Plakat. Und ich komme vom Bildungskollektiv BIKU. Das ist ein kleiner linker Bildungsträger an der Schnittstelle von Bildung und Bewegung. Und insofern ist mein Hintergrund zum Thema auch der, um den es dann in 2 Wochen kritisch geht. Ich bin ganz gespannt. Also linke Bewegung, die ja schon ganz oft und regelmäßig gesagt hat, wir müssen irgendwie die Art und Weise, wie wir persönlich leben, verändern. Und wir haben in einem Autorinnenkollektiv vor etwa 15 Jahren so eine relativ naive Broschüre darüber gemacht, dass wir nicht in romantischen Zweierbeziehungen leben möchten. Einfach auch deswegen, weil wir fanden, wir haben halt keinen Bock, so zu leben, wie es hegemonial vorgegeben ist. Und wir müssen uns dafür dauernd erklären. Und die Art, wie wir leben, wird dauernd entweder defizitär gesehen oder erst gar nicht verstanden. Und deswegen müssen wir uns erklären und das mal aufschreiben und so eine Art Manifest da voranstellen. Da würde ich heute vieles und einiges dran kritisieren. Und wir haben auch seitdem immer mal wieder den Versuch gemacht, das irgendwie zu überarbeiten. Sind, glaube ich, heute, ich sag mal, von der Seite der Kritik schon um einiges weiter. Bei der Frage der Alternativen bin ich auch einigermaßen ratlos, kann nur sagen, dass ich heute in einer Kommune mit 9 Erwachsenen und 3 Kindern lebe und das zumindest so ein Stück weit eine Möglichkeit ist, in dieser Gesellschaft hier zu leben und nicht zu vereinzeln, aber halt auch nicht das Glück in der Pärchenrealität zu suchen. Ja, mit diesem Hintergrund ist es auch ein etwas ungewohnter Rahmen hier für mich. Ich glaube, wir machen sowas eher dann mal in irgendwelchen autonomen Zentren oder bei der Fusion, also bei so einem linken Musikfestival, wo es dann eher darum geht, also wo es weniger darum geht, jetzt wissenschaftlich dicht und korrekt herzuleiten, wie denn die Kritik aussieht, sondern darüber zu sprechen, wie es alternativ gehen kann. Also wir machen dann sowas wie Kritik der Polyamorie zum Beispiel. Und ich habe aber sozusagen als Zuständnis an den Ort mir jetzt vorher noch mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, das vielleicht ein bisschen systematischer und ein bisschen besser begründet darzulegen und hier und da auch zu explizieren, wo wir bestimmte Gedanken her haben. Ja, was ich heute vorhabe, ich habe es da hinten schon mal dran geschrieben, ich würde anfangen mit der Frage, wieso sozialwissenschaftlich, soziologisch, theoretisch, politisch überhaupt über Liebe reden. Dann, was über die Liebe an der Schwelle zur Moderne und die Funktion der Liebe im Kapitalismus sagen. Dann die Frage zu stellen, ob die Liebe das, was sie an der Stelle verspricht, auch hält. Ich denke nicht. Und deswegen komme ich dann am Ende, dazu bin ich eigentlich nicht eingeladen, aber ich mache das trotzdem am Ende mal kurz auf so ein paar Alternativen eingehen. Wieso sozialwissenschaftlich, soziologisch über Liebe reden? Wenn man irgendwie sowas macht, wie irgendwo hinzugehen und einen theoretischen Vortrag über Liebe zu halten oder einen politischen Vortrag über Liebe zu halten, dann kommt in der Diskussion oder auch vorher, ich habe gehört, irgendwie auf Facebook gab es das wohl schon, die Frage, wie man denn überhaupt darauf kommt. Sowas Selbstverständliches und aus dem Inneren einer Person kommendes wie Gefühle mit so Theorie und sowas und Kritik, wie man sich das herausnehmen kann, das überhaupt zu tun, sich dem so zu nähern, weil die Logik der Liebe ist ja so, dass sie irgendwie authentisch sein soll. Spontan soll sie sein, aus dem Innern kommen, aus dem Herz, aus der Seele. Sie soll im besten Falle auf den ersten Blick über die Menschen kommen und nicht was mit Vernunft und Berechnung zu tun haben und man soll sie nicht erklären, weil die Liebe ja selber Erklärungskraft hat. Man erklärt nicht die Liebe, sondern die Liebe erklärt, warum die Leute ganz viele unsinnige Dinge tun. Die Liebe rational zu begründen, zu sagen, ich liebe dich, weil dein Haar so blond ist oder weil du so viel Geld verdienst oder so, entwertet die Liebe. Es nimmt dir den Zauber einer unerklärlichen Seelenverwandtschaft, es entwertet quasi das Gefühl. In der modernen Liebeslogik ist es so. Nun ist diese moderne Liebeslogik keine überhistorische Konstante. Wie überhaupt Gefühle, so unerklärlich und irrational sie teilweise über uns kommen, nichts Vorgesellschaftliches sind. Die Art und Weise, wie sich die Menschen emotional zu sich selbst und zu anderen ins Verhältnis setzen, die ist natürlich in hohem Maße gesellschaftlich. Und ich würde als kleines Beispiel dafür ein paar Worte über Mutterliebe sagen, weil halt Mutterliebe sich ganz gut als Beispiel eignet, weil die ja ganz besonders mit dieser Verbindung von Biologie, und Emotionalität und ja, es ist einfach so verbunden ist. Also man denkt irgendwie, dass die Mutterliebe zum leiblichen Kind was ganz Natürliches ist und dass es was ganz Unmenschliches ist, etwas gegen diese Mutterliebe zu tun, einer Mutter das Kind zu entreißen oder sowas. Aber naja, bis ins 20. Jahrhundert hinein war es in den europäischen Oberschichten ja durchaus üblich, Säuglinge zum Stillen an Ammen zu geben, was unter Umständen auch bedeutet hat, dass das Kind, solange es gestillt wurde, gar nicht im Haushalt der Mutter aufgewachsen ist, sondern das war in Städten relativ üblich, die Kinder aufs Land zum Stillen zu geben, weil man dachte, da ist es irgendwie gesünder oder so. Und es ist nicht überliefert. Es gibt kaum, also ich kenne keine, in der Tat keine Texte, die darüber berichten, dass die Mütter unter diesem Bruch mit der Mutterliebe irgendwie gelitten hätten. Allerdings ist es überliefert, dass die so aufgezogenen Menschen teilweise sehr starke emotionale Bindungen zu ihrer Amme entwickelt haben. Vielleicht haben die Leute damals gesagt, dass die Ammenliebe natürlich ist. Man weiß es nicht so richtig, aber es spricht doch sehr dafür, dass die Mutterliebe nicht natürlich, nicht überhistorisch ist. Und man sieht an dem Beispiel, glaube ich, dass Gefühle nicht die vorgesellschaftliche Grundlage dafür ist, was die Menschen tun, sondern Gefühle eher eine für die jeweilige gesellschaftsspezifische Erklärung ist, mit der sich die Menschen halt eben erklären, wie sie sich damit fühlen, was sie tun. Das sagt die Eva Illus, eine israelische Soziologin, die ganz schön und kritisch sich mit Liebe und Gefühlen im Kapitalismus auseinandergesetzt hat, so, dass viele soziale Arrangements zugleich emotionale Arrangements sind. Ja, und wenn man sich also bemüht, das Soziale irgendwie zu verstehen, zu kritisieren, dann kann man, denke ich, auch versuchen, das Emotionale zu verstehen und zu kritisieren. Und wenn man das Soziale eben ändern will, dann denke ich, ist es keine Zumutung, auch darüber nachzudenken, ob man das Emotionale ändern kann. Auch wenn es einem erstmal als Zumutung vorkommt, weil es halt eben so authentisch und echt scheint und aus der Seele zu kommen scheint. Ja, wenn das so ist mit diesen emotionalen Arrangements, die sozusagen eine Entsprechung der sozialen Arrangements sind, und wenn man dazu noch anerkennt, dass eins der wirkmächtigsten sozialen Arrangements der heutigen Zeit der Kapitalismus ist, dann muss man halt die Frage aufmachen, ob es eine emotionale Kultur des Kapitalismus gibt. Es ist vielleicht ein bisschen gewagt zu sagen, dass es eine emotionale Kultur des Kapitalismus gibt. Vermutlich gibt es mehrere für die verschiedenen Stadien, die der Kapitalismus so durchmacht. Allerdings würde ich sagen, einen ganz wesentlichen Teil dessen, was die Rolle der Liebe im Kapitalismus ist, hat ihre Wurzeln in einer grundlegenden Teilung, die zu Beginn des Kapitalismus und in der Moderne liegt. Und deswegen würde ich jetzt, nachdem ich das erste vielleicht so einigermaßen begründet habe, zum zweiten Teil kommen, nämlich zur Rolle der Liebe an der Schwelle zur Moderne und zur Frage, was das mit der Funktion der Liebe im Kapitalismus zu tun hat. Bis ins 19. Jahrhundert hinein ist die Liebe, so wie wir sie heute kennen, also die romantische Liebe zwischen zwei einmaligen Individuen, die sich im Idealfall in einem Paar zusammen wurscheln und dann für immer zusammenleben, kein Modell, was irgendwie für die Masse eine Bedeutung hätte. Es gibt zwar eine Liebeslogik, die so ähnlich funktioniert an einigen Punkten, zum Beispiel in der Minnelyrik, aber die ist so aufgebaut, dass sie in der Regel sich nicht verwirklichen kann. Die Liebe als Passion, wie der Niklas Luhmann das beschreibt, der auch einiges über die Liebe geschrieben hat, die steht eher in Konkurrenz zu Ehe und zu Gesellschaft. Nicht wie heute, wo sie sozusagen als die vorgängige Denkform zur Ehe gesehen wird. Gerade das überschießende, irrationale, sprunghafte, unerklärliche, das heute noch integraler Bestandteil der Liebe ist, das wurde vorher als Bedrohung für die soziale Ordnung gesehen. Also im Gegensatz zu heute, wo sich die Liebe in der Ehe verwirklichen soll, war die Ehe vor der Moderne zuallererst mal eine strategisch-ökonomische Entscheidung, in der halt Familien vereint wurden, Reiche vereint wurden, Höfe vereint wurden, aber eben nicht emotionale Wunschträume verwirklicht. Sexualität in der Ehe wurde als Pflicht gesehen, die der Fortpflanzung diente. Leidenschaft und Liebe war eher verpönt. Sie war nicht kompatibel mit einem strategischen Eheverständnis. Deswegen war Liebe und Sexualität außerhalb der Ehe auch nicht sonderlich problematisch. War im Adel, im europäischen Adel des Mittelalters eher die Norm. Kein Problem. Die Ehe war sowieso lange Zeit nur ein Arrangement für eine Minderheit und keineswegs die übliche Art und Weise, wie die Leute sich im Intimbereich vergesellschaften. Die übliche Existenzweise war bis Mitte des 18. Jahrhunderts das ganze Haus. Das ganze Haus, das meint einen gemeinsamen Haushalt, eben den Hausherrn, seine Gattin, Kinder und Verwandte, Knechte und Mägde, die in einem Haus wohnen. Und in diesem Haus sind halt zwei Leute von diesen 20, 30, 15, die da wohnen, miteinander verheiratet, eben der Hausherr und seine Gattin. Die anderen haben sicherlich auch irgendwelche emotionale Bande zueinander gehabt. Die haben sicherlich auch Sexualität praktiziert. Die haben sicherlich auch hier und da Kinder bekommen. Verheiratet waren die nicht. Das ganze Haus war die Art zu leben, sowohl in der Landwirtschaft als auch bei den Handwerkern in den Städten. Und in dem Rahmen wurde einfach ein großer Teil des Lebens realisiert. Kinder wurden aufgezogen, Alte versorgt, die Menschen haben zusammen gewirtschaftet. Wie gesagt, sicherlich auch emotional aufeinander bezogen, aber halt eben nicht so wie heute. Produktion und Reproduktion haben an diesem einen Ort stattgefunden. Also die Leute haben halt auf einer irgendwie gemeinschaftlichen Basis zusammen Zeug hergestellt, was sie gebraucht haben und das dann zum guten Teil auch selber verknuspert. Zu dem Arrangement mit seinen zahlreichen hierarchischen Beziehungen unter den Leuten, da passt es natürlich überhaupt nicht, dass dann zwei zufällig ausgewählte Leute aus einem Haushalt oder wegen mir auch aus zwei Haushalten auf einmal auf die Idee kommen, sie ihre unsterbliche Liebe zueinander zu entdecken, die dann auf einmal über allem anderen steht und sich aus diesem Arrangement wegzumachen und irgendwo gemeinsam das Glück zu suchen. Diese Logik von den zwei Einmaligen, die da ihre Erfüllung finden, die macht erst Sinn, nachdem die Menschen aus dieser traditionellen Einbindung freigesetzt werden, was auch ab dem 18. Jahrhundert passiert. Die Moderne zieht halt ein und reißt diese Produktionsgemeinschaften, Produktionskonsumptionsgemeinschaften auseinander, trennt das, was bis dahin an einem Ort passiert ist. Mit dem Kapitalismus entsteht die Lohnarbeit als gesellschaftliches Modell. Was die Leute vorher an einem Ort und eingebunden in traditionelle Strukturen geregelt haben, also Produktion und Reproduktion, wird durch diese neuen Produktionsverhältnisse auseinandergerissen. Und in diesem Prozess entsteht Arbeit und Zuhause. Es entstehen die entgegengesetzten Sphären, öffentliches und privates, in denen jeweils ein Teil der Existenz verwirklicht wird. Auf der Arbeit tun die Leute aus Arbeitskraft Werte produzieren, zu Hause verknuspern die Sachen, die sie sich mit dem Einkommen kaufen können. Und zu Hause wird die Arbeitskraft wiederhergestellt, die durch diese Vernutzung in der Arbeit halt eben kaputt geht. Gleichzeitig mit diesem Auseinanderreißen zweier gesellschaftlicher Bereiche werden diese beiden Bereiche geschlechtlich aufgeladen. Zu dieser Zeit entstehen die heute uns wahrscheinlich alle einigermaßen geläufigen Vorstellungen über die Geschlechtscharaktere der Männer und Frauen, die halt biologisch und psychisch gegeben sind. Karin Hausen hat das in einem schönen Aufsatz irgendwann 70 gezeigt, wie die Humanwissenschaften gerade zu dieser Zeit, als diese sozialstrukturelle Umgestaltung des Auseinanderreißens vom ganzen Haus in Arbeit und Zuhause vor sich geht, dass die Humanwissenschaften zu dieser Zeit herausfinden, wissenschaftlich herausfinden, in Anführungszeichen, dass halt eben Männer so disponiert sind, dass sie für dieses Äußere, für diese Lohnarbeit eigentlich wie geschaffen sind. Sie sind halt stark, rational, aktiv, nach außen gehend, überschießend, heiß. Und zur gleichen Zeit finden halt eben die Humanwissenschaften heraus, dass die Frauen halt eben das Gegenteil von dem sind. Passiv, schwach und emotional und damit fürs Haus und für die Sorge disponiert. Also wir haben zu dieser Zeit zum einen eine sozialstrukturelle Entwicklung, die Arbeit und Zuhause trennt, und zum anderen haben wir eine humanwissenschaftliche Beschreibung, dass die Menschen genau für dieses Arrangement auch gemacht sind, und zu dieser Zeit entstehen auch die heutigen Vorstellungen darüber, wie das Ganze emotional funktioniert. Und mit dieser Umstellung wird das Geschlechterverhältnis auf neue Füße gestellt. Vorher war es von Gott gegeben, dass der Herr, und zwar der konkrete Hausherr, also der Typ, der diesem ganzen Haushalt vorsteht, über seiner Frau, den Kindern und dem Gesinde steht. Und diese Ordnung wird mit der neuen Ordnung quasi wissenschaftlich erklärt, allerdings dahingehend modifiziert, dass der Mann an sich, also nicht mehr der Hausherr, sondern der Mann an sich, durch seine Eigenschaften, die in ihn irgendwie hart kodiert sind, die sind da halt drin, durch die Seele oder sonst irgendwas, dass der über der Frau an sich steht, genauso wie zu dieser Zeit die Arbeit über dem Zuhause steht, also wie das entsteht. Und mit diesem Schnitt wird die Liebe als innere Logik an das Zuhause und damit an die Frau gekettet, die romantische Liebe. Weil die Liebe ist in diesem neuen Arrangement der emotionale Grund dafür, warum die Frau jede Menge unbezahlte Arbeit an Männern und Kindern und letztlich an der Gesellschaft verrichtet, damit die Arbeitskraft ganz konkret, also konkret an dem Mann, der zu Hause seine Reproduktion verwirklicht, und gesellschaftlich in dem Sinne, dass die Kinder aufgezogen werden, wiederhergestellt wird. Und genau dieses Arrangement braucht irgendwie diese neue Gesellschaft auch, weil im Gegensatz zu diesem hierarchischen, aber sozial eingebundenen Daseins des Mittelalters, dieses Auseinanderreißen, diese moderne Ordnung, die Menschen, zuerst die Männer, vor die Herausforderung stellt, als vereinzelte Einzelne durch die Welt zu gehen und sich zu behaupten. Im Mittelalter gab es noch die Verpflichtung, sich um den Knecht, der kaputt war, der lahm war, zu kümmern, weil der eben Teil dieses ganzen Hauses war. Irgendwie ging es noch um den. Auf Arbeit, gerade mal im Frühkapitalismus, ist der Mensch, der dahin geht, vollkommen Wurst. Es geht darum, dass dieser Mensch Arbeitskraftbehälter ist, dass er Funktion ist, dass er dort funktioniert. Und diese Umgestaltung des Lebens, also dieses Rausreißens aus traditionellen Strukturen, die irgendwie noch eine Einbindung geben, hin zu dieser Funktionslogik des Kapitalismus, in dem der Einzelne, heute auch die Einzelne, anfangs nur der, nur ein kleines Rädchen im System ist, nur eine Funktion ist und im Grunde vollkommen Wurst ist, solange er Profit erzeugt, die Bedeutung, die das für die Menschen, die das mitmachen, gehabt hat, die kann nicht hoch genug geschätzt werden. Und weil diese Bedeutung, die halt einfach eine große Leere hinterlässt, wo vorher diese ganzen gemeinschaftlichen Einbindungen waren, halt irgendwie geheilt werden muss, weil der Mensch halt so nicht klarkommt, wenn er nur Rädchen ist, wenn er nur Nummer ist. Genau deswegen bekommt die Liebe und diese private Sphäre zu dieser Zeit halt auch so eine hohe Bedeutung. Zu Hause sollen die Wunden, die auf Arbeit entstehen, und zwar sowohl die konkreten Wunden, die da darin bestehen, dass man abends halt einfach kaputt ist, dass man vielleicht auch eine Wunde hat, die versorgt wird durch, als auch die emotionalen Wunden, diese Erfahrungen, ich bin hier als Mensch eigentlich völlig egal, ich bin hier nur interessant als Rädchen, die werden zu Hause geheilt. Letzteres halt eben durch diese emotionale Komponente der Liebe, die halt sagt, hier zu Hause, da bist du als ganzer Mensch interessant. Da bist du nicht etwas, was sozusagen eine Funktion, eine Aufgabe, was man abtrennen könnte, was nach einer wahren Logik, einer Funktionslogik funktioniert. Das bist du da nicht, sondern du bist als ganzer Mensch interessant. Und das, die Liebe bietet, wie das Adorno in der Minima Moralia sagt, eine humane Zelle im inhumanen Allgemeinen. Und gerade zu dieser Zeit, als dieses moderne Arrangement entsteht, da wird halt auch die Liebe auf einmal nicht mehr als was Gefährliches, als was Verrücktes, was man besser sein lässt, gesehen, sondern die Liebe wird an die Ehe gebunden. Als konstitutives Element der Ehe taucht sie zuerst in der Diskussion um die Ehereform in England Ende des 18. Jahrhunderts auf. Und gleichzeitig mit dieser romantischen Liebe taucht auch in dieser Diskussion die Idee auf, dass die Ehepartnerinnen frei sind zu wählen, wen sie möchten und in der Ehe eine gewisse Gleichheit herrscht, was natürlich insofern logisch ist, wenn die durch ein inneres Gefühl verbunden sind, dann kann es ja nicht wie in vorherigen Zeiten ein äußerer Zwang sein, der die Ehe stiftet. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis diese Logik verallgemeinert war, aber heute gilt die Liebe als das entscheidende Kriterium für die PartnerInnenwahl. Zumindest in der Idealvorstellung suchen sich einmalige, individuelle Menschen selbstbestimmt, durch Gefühle geleitet, eine Ergänzung oder auch ein Spiegelbild in der oder dem Geliebten. An der oder dem Geliebten ist die ganze Person gemeint und nicht in funktionaler Teil. Und wenn es klappt, wenn sie zusammenkommen, schaffen sie sich eine private Sphäre, in der vor allem der Mann, heute tendenziell auch die Frau, für den Stress und all die Verheerungen, die ihnen in der Öffentlichkeit und auf Arbeit entgegenschlagen, entschädigt werden. Und das würde ich behaupten, ist nach wie vor die zentrale Bedeutung der Liebe im Kapitalismus. Als Ausgleich für die Zumutung, dass man auf Arbeit nur als Funktionsträger von Interesse ist, oder für den Staat als Soldat, für all diese hässlichen Dinge, die die Moderne von einem verlangt, bietet halt das Zuhause, die Liebe im Zuhause, die Illusion, als ganzer Mensch bedingungslos geliebt zu werden und macht es damit logisch, dass dort ein kostenloser Reparaturbetrieb für eben diese anderen Bereiche entsteht. Dies ist für meine Begriffe die Funktion von Liebe im Kapitalismus und das beruht, würde ich behaupten, im Großen und Ganzen auf dieser modernen Trennung von Arbeit und Zuhause. Ja, jetzt könnte man sagen, ich vermute so ein bisschen, ich habe irgendwie vorher ein bisschen rumgefragt, aber es war niemand da, der bei der Veranstaltung über Liebe im Kapitalismus vom Gegenstandpunkt vor ein paar Wochen da war. Ich würde so ein bisschen vermuten, dass man an der Stelle jetzt mit so einer starken Strukturlogik, also mit so einer Logik, die sagt, das Leben ist sowieso von Strukturen determiniert und irgendwelche Freiheitsgrade gibt es da drin eh nicht. Da würde man jetzt sagen, man verdammt einfach dieses Arrangement. Es stellt für eine strukturelle Gegebenheit, eine emotionale Verfassung zur Verfügung, die redet den Menschen halt eben ein, das, was eigentlich ihre Struktur verschriebene, gegebene, sozusagen das Schicksal ist, dass das Ergebnis einer individuellen Wahl sei, dass also die Liebe uns einredet, so wie wir leben, ist das, wie wir wollen und deswegen ist es alles Mist und deswegen müssen wir Kapitalismus abschaffen, dann wird das schon alles. Wäre eine Position dazu. Eine andere Position, die entgegengesetzte, wäre, dass man die Qualität darin sieht. Dass man sagt, zumindest im privaten Rahmen bietet uns die Liebe die Möglichkeit, sich selbst auszusuchen, mit wem man sich assoziiert. Sie bietet zumindest mal einen Bereich, der nicht vollkommen von der Funktionslogik und der Kälte der modernen Gesellschaft determiniert ist. Um jetzt zu entscheiden, auf welche Seite dieser sehr gegensätzlichen Einstellungen zur Liebe sich stellt, würde ich mal fragen, ob Liebe hält, was sie verspricht. Nämlich dieser öffentlichen Gesellschaft, der Arbeitswelt, ein Refugium der Nichtfunktionalität zur Verfügung zu stellen. Ich würde da jetzt drei Versprechen der Liebe besprechen. Die Liebe verspricht, dass dort Freiheit und Selbstbestimmung herrscht. Also dass die Möglichkeit, sich mit einem Menschen zu assoziieren, besteht, die einfach nur dadurch gegeben ist, dass man diesen Menschen liebt. Also nicht, weil irgendein äußerer Zwang einen dazu zwingt oder eine dazu zwingt, sich mit diesem Menschen zu assoziieren. Und das ist ja so als Versprechen gegenüber feudalen Zeiten schon eine tolle Sache. In vormodernen Zeiten wurde halt die Frage, wer mit wem zusammenlegt, ich hatte es schon gesagt, aus wirtschaftlichen Erwägungen entschieden, von oben entschieden. Arrangierte Hochzeiten aus Kalkül waren an der Tagesordnung. Dass die Ehe heute als Verwirklichung der Liebe gilt, macht es formell, also zumindest rechtlich und von der Logik her möglich, dass sich Partnerinnen zusammenfinden, auch wenn ihre Verbindung vollkommen unvernünftig ist. Wenn sie gegen jede Vernunft ist, wenn sie gar nichts bringt, wenn es eigentlich vollkommen verrückt ist, was die da tun. Was zumindest mal eine Möglichkeit ist. Die Frage, die sich daran anschließt, ist allerdings, machen die Menschen das auch? Ich vermute mal, darum wird es sehr stark beim nächsten Vortrag von Cornelia Kopetsch gehen. Die hat es nämlich zum Teil erforscht und sie und auch andere kommen zu dem Schluss, dass Partnerschaften, noch deutlicher Ehen dann, sehr häufig innerhalb einer Klasse oder innerhalb eines Milieus geschlossen werden. Das mag in der frühen Moderne noch daran gelegen haben, dass Oberklasse und Unterklasse einfach nicht aufeinandertreffen. Heute ist das, glaube ich, nicht mehr eine stichhaltige Erklärung. Es muss also andere Gründe dafür geben. Und auch wieder die schon erwähnte Eva Illus hat untersucht, wie Paare zusammenkommen und hat gezeigt, wie die heute noch aktuellen Formen der Liebeswerbung in den 1920er Jahren in den USA im Großen und Ganzen entstanden sind und kommt zu dem Ergebnis, dass in dem Maße, wie die Liebe demokratisiert wird, also wie die Liebe auf einmal auf einem Heiratsmarkt zwischen ganz verschiedenen Schichten, Milieus, Ständen, wie auch immer man das nennen will, möglich wird, sie immer mehr in Konsumpraxen sich verwirklicht. Sie sagt, die Freiheit, die dadurch entsteht, dass die Menschen auf dem Heiratsmarkt ihr Gegenüber suchen und nicht von den Eltern zum Beispiel zusammengeschickt werden, diese Freiheit bezahlen die Menschen damit, dass die modernen, selbstbestimmten Formen der Liebeswerbung Kino, Vergnügungspark, das eigene Auto, das Ausgehen einfach teure Angelegenheiten sind. Also diese soziale Mobilität, die dadurch entsteht, dass die traditionelle Zuweisung von Leuten, die halt eben zusammenpassen, weil das standesmäßig so richtig ist, dass die aufgebrochen wird. Diese soziale Mobilität wird dadurch eingeschränkt, dass die Frage, was das angemessene Werbungsritual ist, also die Frage, wie man einen Partner, eine Partnerin findet, eben auch eine Klassenfrage ist. Und das gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen dadurch, dass der ganze Spaß halt eben Geld kostet. Und das kann sich nicht jeder leisten, nicht jede leisten. Zum anderen aber auch dadurch, dass Geschmack durchaus eine Klassenfrage ist. Und die angemessene Liebeswerbung unter Studierenden nun mal ganz anders aussieht als die angemessene Liebeswerbung unter Bauarbeiterinnen oder unter ausgesprochenen Eliten. Und letzteres, diese Geschmacksfrage, diese feinen Unterschiede, wie Bourdieu sagt, das gilt halt eher oder das gilt selbst oder eher noch gerade da, wo die Kohle halt nicht mehr die Frage ist. Also selbst da, wo die Sachen gleich teuer sein mögen, ist halt so diese Frage, was geschmacksmäßig zueinander passt, noch viel entscheidender als da, wo das Geld schon den Unterschied macht. Insofern würde ich hier so ein bisschen mit einem Analog argumentieren, dass die Freiheit in der Liebe ungefähr so funktioniert wie die Freiheit im Kapitalismus. Man ist formell frei zu wählen, aber durch einen durch Ungleichheit und Hierarchien geprägten Hintergrund ist es am Ende keine reale Freiheit, sondern real sind die Leute, zumindest wenn man die Masse anschaut, wenn man schaut, wer verpaart sich mit wem, sind die Leute eben unfrei. Und die Unfreiheit besteht darin, dass die vermeintlich innersten und echtesten und authentischsten Regeln durch und durch vom Kapitalismus geprägt sind. Insofern würde ich sagen, ein kleines bisschen hält die Liebe da ihr Versprechen, ein kleines bisschen in der Logik, also formell. Zumindest ist es formell so, dass sich die Menschen so zusammentun können, wie sie wollen. Und man mag sich einbilden, dass bei einem selber ist doch wirklich authentisch und aus einem selbst heraus geschehen ist. Und zumindest hier und da gibt es ja auch die ProfessorInnen, die mit BauarbeiterInnen verpaart sind. Allerdings auf dieser Folie, das ist halt in der Regel eben gerade nicht passiert, ist es halt stark eingeschränkt. Also die Liebe hält da nur, ich sag mal, nur formell oder nur theoretisch. Oder vielleicht auch nur bei wenigen Fällen hält die Liebe da das, was sie verspricht. Ein weiteres starkes Versprechen der Liebe ist, dass sie einen Bereich bieten soll, der sozusagen das Gegenteil der Waren- und Funktionslogik ist. Ich hatte ja schon in diesem zweiten Teil argumentiert, dass die grundsätzliche Funktion der Liebe im Kapitalismus ist, eine Sphäre zur Verfügung zu stellen, die dem öffentlichen Bereich, die der Arbeit entgegengesetzt ist, die sozusagen kostenloser Reparaturbetrieb ist. Und das liegt ja schon nahe, dass die Sache mit dem Gegenteil nicht so richtig hauen kann, weil wenn die Liebe bestimmte Funktionen erfüllen muss in diesem Bereich, dann kann sie nicht ganz das Gegenteil dieses Bereiches sein. Also ich sag mal so, wenn dieser private Bereich zerstörerisch wird, wenn er nicht mehr funktioniert, so wie das, was die Systemlogik von ihr will. Ja, was ist dann? Ist es dann die Verwirklichung der Liebe? Nee, nicht wirklich. Ich habe mich gerade verrannt in eine komische Argumentation. Ich wollte nur sagen, diese Funktion als Reparaturbetrieb liegt nahe, dass die Sphäre nicht unabhängig, ganz unabhängig von der wahren Welt sein kann. Aber es kann ja trotzdem sein, dass die Menschen sich dann nicht voll und ganz funktional aufeinander beziehen, sondern dass sie wirklich den ganzen Menschen meinen, dass sie eben nicht das meinen, was man zur Optimierung der eigenen Ressourcen oder zur Reparatur dessen, was man im Öffentlichen angetan bekommt, kriegt. Zumindest in der Liebeslyrik, in der Romantik, findet man diese Logik. Ja, Kant, der große Vordenker der Aufklärung, sieht es irgendwie anders. Der beschreibt die Ehe als einen Vertrag, in dem die Liebe zu sich kommt. Und das ist vielleicht Kant, was er da sagt, immer gerne weitererzählt, dass bei Kant die Ehe ein Vertrag zur wechselseitigen Nutzung der Geschlechtseigenschaften ist. Womit diese der wahre eigenen Logik von zwei autonomen Subjekten, die was über das sie verfügen, gleich und frei tauschen, schon in diesem in diesem Arrangement drinsteckt, was diesem bedingungslosen Geben der Liebe entgegensteht. Jetzt könnte man sagen, Kant beschreibt da zynisch irgendwas, weil er so ein blöder, aufgeklärter Sack ist und eigentlich geht das Leben von den Menschen nicht darin auf, wie er das sozusagen auf so eine Funktionslogik zurückführt. Und das ist auch sicherlich so. Aber es gibt auch noch andere Beobachtungen, die dafür sprechen, dass die Liebe nicht ganz das Gegenteil der Tausch- und Warenlogik sein kann. Da kommt ein anderer schlauer alter Mann daher, das ist Adorno, der argumentiert auf der Ebene der Eifersucht in Bezug auf Beziehungen, dass Eifersucht deswegen funktioniert, weil in einer abstrakten Zeitordnung die Beziehungen nacheinander und hierarchisch angeordnet sind und die Beziehungen sozusagen einen Rechtsanspruch auf die geliebte Person, als abstraktum Beziehungspartner formuliert. Also als erworbenen Besitz, auf den ein Anspruch irgendwann beginnt, und auf den ein Anspruch auch irgendwann wieder enden kann, nämlich in dem Punkt, wenn diese Verfügungsgewalt über den Körper auf eine andere Person übergeht. Adorno sagt es so, wären Menschen kein Besitz mehr, so könnten sie auch nicht mehr vertauscht werden. Die wahre Neigung wäre eine, die den anderen spezifisch anspricht. Der Schutz des ganz Bestimmten ist, dass es nicht wiederholt werden kann. Und eben darum duldet es das andere. Zum Besitzverhältnis am Menschen gehört genau die Weisheit. Gott, es sind doch alles nur Menschen. Und welcher es ist, darauf kommt es gar nicht so sehr an. Die wahre Neigung würde also in einer anderen Beziehung überhaupt keine Konkurrenz sehen, weil sie das Spezifische und das Einmalige einer jeden Beziehung in Betracht ziehen würde. Dass mein Liebster mit einer anderen knutschte, wäre in diesem Sinne gar keine Beeinträchtigung dessen, was ich mit meinem Liebsten habe, weil eben diese beiden konkreten, einmaligen sozialen Bezüge zueinander sich gar nicht durch das jeweils andere ersetzen lassen. Das eine halt eben nicht deswegen endet, weil das andere es ersetzt. Weil also nicht die Ordnung zwischen den Menschen, der Bezug aufeinander, durch eine das Soziale zwischen den Menschen ordnende Form, abstrakte Form von Beziehung an sich zurückgeführt werden kann, sondern jede Beziehung halt was Einzigartiges hat. Sagt der alte Professor, der alte bürgerliche Professor, der irgendwie da auch noch eine Vorstellung von wahrer Liebe drin hat. Wie auch immer, das spricht, glaube ich, dafür, dass dieses Versprechen, dass in der Liebe der ganze und einmalige Mensch gemeint ist, auch nicht so ganz hinhauen kann, weil diese allgegenwärtige Logik des Äquivalententausches und diese ordnende Form der abstrakten Beziehung, die eigentlich über dem einmaligen Bezug zum konkreten Menschen steht, weil da halt eben, warenförmige kapitalistische Denkformen im Zuhause zu sich, also deutlich werden. Die Liebe ist in ihrer Binnenlogik von warenförmigen Denken durchzogen, wie man sich das ja irgendwie auch denken kann, so krass wie der Kapitalismus in die Köpfe der Menschen rein regiert. Hält also auch nicht das Versprechen, das absolut andere zur Warenform zu sein. Das letzte Versprechen, auf das ich eingehen möchte, ist, dass die Liebe den Liebenden eine gewisse Gleichberechtigung gibt. Die taucht schon zu Beginn der Liebeslogik auf, der modernen Liebeslogik. Man sieht das an dieser Geschichte von dem Vertrag bei Kant. Man kann, also ein Vertrag wird ja zwischen zwei erstmal gleichwertigen VertragspartnerInnen getroffen. Vertrag kann man ja nicht jemandem aufoktroyieren. Das ist ja das Besondere an diesen bürgerlichen Verkehrsformen, dass da zwei erstmal abstrakt gleich sind. Und die Idee, die Logik dieser Liebe ist auch, dass Mann und Frau zwar andersartig sind, aber in der Partnerschaft zusammenkommen und zwar andersartig, aber gleichwertig sind. Nur wird diese Idee real schon relativ früh dadurch relativiert, dass die Frau besonders zuständig für die Liebe ist. Das heißt, die Frau liebt die Liebe, der Mann liebt die Frau. Damit ist schon klar, dass diese Liebe für Frauen und Männer unterschiedlich funktioniert. Es ist klar, dass die Frau gerade auch mit ihrer besonderen Hinwendung für das Emotionale dem Mann eigentlich in der verwalteten Welt nicht gleichwertig sein kann, weil das, was in der verwalteten Welt zählt, halt eben die Rationalität ist und nicht das kitschige Anhängen an irgendwelchen emotionalen Vorstellungen. Und das hat halt seine strukturelle Entsprechung darin, was bei Punkt 2 halt schon vorkam, dass die Hausarbeit halt eben auch weniger wert ist als die Arbeit, die dann in der Moderne irgendwann abgetrennt wurde. Und weiter muss man zu dieser ganzen Vertragskiste noch sagen, dass die Gleichberechtigung, die die beiden Vertragspartnerinnen vor dem Vertragsabschluss haben, mit dem Vertrag natürlich endet. Also mit dem Vertrag gibt die Frau halt eben die Verfügungsgewalt über ihren eigenen Körper auf und auch über ihr eigenes Eigentum auf. Und das geht halt eben an den Mann über, so war es. Und die letzten Rudimente davon sind im Recht erst nach der Wiedervereinigung aufgegeben worden. Insofern ist das mit der Gleichberechtigung vielleicht eine Idee, die irgendwie eine Rolle spielt, aber ja, gut, könnte man sagen. Man könnte jetzt auch sagen, das gilt doch alles heute nicht mehr, da gab es noch irgendwelche feudalen Relikte und überhaupt ist heute, sind wir doch heute alle total gleichberechtigt. Zum einen, ich nehme mal, also da wird es wahrscheinlich nächste Woche darum gehen, dass es halt mitnichten der Fall ist. Es gibt halt seit den 1970er Jahren ein partnerschaftliches Ideal, bei dem die Gleichberechtigung der beiden Beteiligten in Liebesbeziehungen ein integraler Bestandteil der Beziehungslogik sein soll. Aber die Frage ist halt, ob das jemals mehr als ein Ideal war. Und zum anderen ist die Frage, ob das jemals für breitere Schichten gegolten hat, als für die halt postkonventionellen Oberklasse Leute, die das für sich entwickelt haben. Aber selbst wenn es so wäre, dass es ein neues Liebesskript gibt, das halt nicht mehr so stark auf diese Sphärentrennung Bezug nimmt und in der halt Männer und Frauen oder vielleicht dann irgendwann auch Männer und Männer und Frauen sich auf Augenhöhe begegnen können, bleibt halt die Frage, ob die damit verbundene Freisetzung der Frauen für den Arbeitsmarkt und die, vielleicht kommt das dann auch irgendwann, die Möglichkeit, dass Männer bei Bedarf sich auch mal um Reproduktionsarbeit kümmern, ob das nicht einfach die angemessene emotionale Verfasstheit zum Neoliberalismus ist, in dem die Subjekte dann halt eben nicht mehr festgelegt auf ihre Geschlechterrollen, auf diese Geschlechtscharaktere vernutzt werden, sondern in dem einfach alle Menschen universell vernutzt werden können. Insofern ist die Frage, ob, wenn diese Gleichheit, wenn sie denn irgendwann mal kommt, nicht am Ende zum Preis dessen einzieht, dass das ganze Arrangement für bestimmte Kreise, für bestimmte Klassen, Milieus, whatever, am Ende bedeutet, dass es halt noch effektiver zum modernen Kapitalismus passt. Und ich würde sagen, das macht irgendwie deutlich, dass der funktionale Nutzen, den der Kapitalismus aus der Liebe zieht, nicht einfach aufhört, wenn die Leute die Liebe modifizieren, sondern dieser blöde Kapitalismus wahnsinnig kreativ und findig darin ist, neue Lebenspraxen und emotionale Verfassungen zu integrieren. Wenn es nicht sogar so ist, dass diese Idee der Gleichheit, die in den 70er Jahren entsteht, ein emotionaler Reflex auf einen veränderten Kapitalismus ist. Das würde ich vermuten, dass das bei der GSP-Veranstaltung eher der Tenor war. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, was da auf wen reagiert und wie stark die Freiheitsgrade sind, würde aber sagen, dass die Liebe, zumindest dieses dritte Versprechen der Gleichberechtigung halt eben nicht einlöst, sondern dadurch, dass sie für Männer und Frauen eine andere Bedeutung hat, eher hilft, die realen Ungleichheiten zu zementieren, indem halt heute immer noch Frauen aus Liebe ein kuscheliges Heim errichten und Männer aus Liebe ins Büro oder auf die Baustelle jagen gehen. In dem Sinne würde ich sagen, die Liebe hält nicht, was sie verspricht. Sie ist und bleibt ein Skript, ein emotionales Skript zur Moderne. Und wenn es darum geht, für was gesellschaftlich Besseres zu streiten oder wenn es auch nur darum geht, mehr individuelle Freiheitsgrade im Bestehenden zu erkämpfen, die halt vielleicht ein bisschen mehr bedeuten als diese formelle Wahlfreiheit vom autonomen Subjekt, dann würde ich sagen, man muss in der Tat gegen die Liebe vorgehen. Ich weiß, es gibt dann noch einen Vortrag über die verschiedenen Versuche dagegen vorzugehen. Ich würde so ein kleines bisschen dem aber vorgreifen. Keine Ahnung, weil ich keine Lust habe, nur theoretischen Vortrag zu halten als Aktivist sozusagen. Und der bekannteste Versuch, die Liebe zu modifizieren, über den man heute auch immer wieder spricht, das war diese Nummer mit der freien Liebe in den 70er Jahren. Also die Studentenbewegung hat im Rahmen ihres Aufbegehrens halt eben, wie haben Sie gesagt, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Man hört am Slogan schon eher, dass sich das eher an heterosexuelle Männer gerichtet hat. Es hat sich theoretisch auf die Repressionshypothese von dem Freudomarxisten Wilhelm Reich bezogen, der, und jetzt wird es wirklich ganz fürchterlich kurz und knapp, aber ganz fürchterlich kurz und knapp hat er gesagt, dass der Kapitalismus die Triebe unterdrückt, damit die Leute ihre Energie lieber in die Arbeit als in den Sex richten. Das mag ja, da mag irgendwas dran sein, ich glaube, so ganz blöd ist das nicht. Was allerdings die Studenten, glaube ich eher, in den 70er Jahren dann in einem Umkehrschluss daraus gemacht haben, ist, wenn der Kapitalismus die Triebe unterdrückt, dann können wir ja die Triebe befreien und damit den Kapitalismus hinwegvögeln, sozusagen. Und im Effekt hat dann diese freie Liebe dazu geführt, dass es eine Norm der Promiskuität dann eine Weile gab, in der es nun mal erwartet wurde, dass man möglichst wahllos und möglichst viel Sex hat und auch ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass das für Männer eigentlich schon immer eine Option gewesen ist. Und der traurige Höhepunkt davon waren autoritäre, ich sag mal, Fix-Sekten, die haben sich natürlich nicht selber so bezeichnet, aber autoritäre Zusammenschlüsse, in denen die alten und weisen Männer Listen aufgestellt haben, wer jetzt mit wem bitte schön zu schlafen hat und natürlich immer geschaut haben, dass bei ihnen auch die hübschen jungen Frauen landen. Das war zeitweise, wenn man so Berichte aus dieser Zeit hört, war das eine wirklich gepflegte, unerträgliche Kultur der Grenzüberschreitung. Und ich würde sagen, aus dieser Geschichte heraus muss man, wenn man heute dieses Zeug, diese Liebe, die Ehe, die spießigen, kitschigen Familienvorstellungen, wenn man das kritisiert, muss man irgendwie sich Gedanken darüber machen, wie man sich zu dieser Geschichte ins Verhältnis setzt, damit man nicht am Ende wieder dabei ist, dass halt eben promiske Männer sich politisch und theoretisch ihre Promiskuität dann schönreden, legitimieren. So. Ja, das neueste Aufbegehren gegen die Beziehungs- und Liebesnormen ist die Polyamorie. Da in dieser Szene geschieht das leider sehr wenig, scheint mir. Die Polyamorie ist eine Szene, die es in den letzten 10 Jahren immerhin auf einen Wikipedia-Artikel gebracht hat. Es gibt Polyprides in den USA, also so Umzüge wie der CSD, wo man halt mit Polyamorie-Fahnen durch die Gegend läuft und sagt, wir machen das so. Es gibt Bild-Zeitungsartikel über Polyamorie, es gibt eine Fahne der Polyamorie, es gibt irgendwie Dokus über Polyamorie und alles Mögliche. Und es ist die Praxis, Liebesbeziehungen zu pflegen unter vollem Wissen und Einverständnis aller Beteiligten. Das Schöne an der Polyamorie ist, dass sie so ein bisschen ein Problem löst, die Sprachlosigkeit zu überwinden. Weil wer nicht in herkömmlichen dauerhaften Zweierbeziehungen lebt. Wenn man aus dieser Situation heraus anfängt, den Leuten auf Arbeit oder in der Uni oder sonst wo zu erklären, wie man lebt und einfach keine Worte dafür hat, zu formulieren, was man da tut, das ist ganz schön nervig. Das kann ganz schön nervig sein, weil einem halt immer wieder entgegenschlägt, das Defizitäre und das einfach nicht verstehen, wie jetzt. Hä, wie machst du das? Kann doch nicht sein. Und immer wieder diese Fremdzuschreibung, die heißt, ach komm, eigentlich seid ihr doch da ein Paar und das da ist doch nur so ein Fremdgehen oder sowas. Diese Geschichten. Und dagegen ist dieser Diskursstrang der Polyamorie eigentlich was ganz Schönes, weil jetzt gibt es auf einmal ein Wort, wo man die Leute, die Bildzeitung lesen, die haben zumindest schon mal gehört, das gibt's irgendwo. Was allerdings aus meiner Sicht ein Problem daran ist, ist, dass in dem Maße, wie ein zentraler Teil der Liebeslogik gelöst wird, nämlich diese Exklusivität, teilweise die anderen Stücke umso fester gezurrt werden. Was ja oft so ist, wenn Leute anfangen, Normen zu überschreiten, dass sie dann an anderer Stelle Normen umso begeisterter erfüllen. Und so hat man dann so Polyamorie-Beziehungsratgeber, die sich geradezu überschlagen, darin darzustellen, wie wahnsinnig spießig romantisch, treu und ehrlich und irgendwie am besten so mit einem Fachwerkhaus im Schwarzwald, die Leute leben, die Polyamorie betreiben. Dann wird das Ganze oft sehr essentialistisch begründet. Es gibt halt ganz oft diese Argumentation des Ich bin halt so, wo ich halt finde, das ist irgendwie, gerade wenn man diese hohe gesellschaftliche Bedeutung von Emotionen halt, also diese dass Emotionen halt eben gesellschaftlich gemacht sind, ist es eine schlechte Begründung zu sagen, ich bin halt so. Gerade wenn man halt irgendwie einen politischen Diskurs führen will und nicht nur sich vom Leibe halten will, dass die Leute einen anders gerne hätten. Es bricht also nicht mit der Liebe und ich würde sagen, das macht es ein bisschen fraglich, ob es so wahnsinnig viel Potenzial für Emanzipation bietet. Und es gibt auch in der Polybewegung, gerade deswegen, weil das Ding so eine Karriere gerade macht, weil es halt einfach groß ist, weil viele sich dafür interessieren, gibt es eine Menge Leute, die eigentlich eher zu den Restbeständen der freien Liebe gehören und das jetzt auf einmal Polyamorie nennen. Und die halt dann auch wieder esoterisch, spirituell, heterozentristisch, ätzend argumentieren. Und das wollte ich nur loswerden, weil ich, wie gesagt, mich in diesem Feld sozusagen als Aktivist sehe und irgendwie finde, man muss sich da auch mal positionieren, wenn man es kann. Und ich würde so ein paar grobe Vorschläge machen, wie man denn dann damit umgehen kann. Die sind natürlich lange nicht so ausformuliert, wie das, was die Polyamorie bietet. Und ich würde sagen, eine Idee wäre, die Freundschaft positiv zu besetzen und diese sphärische Trennung zwischen Liebe und Zuneigung aufzuheben. Denn die guten Sachen an der Liebe, also auch das Irrationale daran, auch, dass man es nicht erklären muss, auch, dass man auf den ganzen Menschen schaut und nicht funktional sagt, auch mit der Person mache ich das und das, weil das bringt mir das und das, sondern ich mache das einfach so, weil mir das Spaß macht, weil der Person das Spaß macht. Dass man halt diese Sachen und auch diese Care, die oft an die Liebe gebunden ist, implizit, also die Frage, wer kümmert sich um wen, wer fragt wen, ob es ihm ihr schlecht geht, dass man diese Sachen halt eben aus dieser Zweierkiste rausholt, wo sie gerade im Moment gefangen sind und dass man diese Sachen halt eben auch mal an die Mitbewohnerinnen oder an die Freundinnen gibt und im Umkehrschluss vielleicht auch mal auf die Arbeit eifersüchtig ist, weil wenn man mal schaut, wer es einem verbietet, mit Menschen hier zusammen zu sein, dann sind das oft gar nicht andere Menschen, sondern dann ist es das, dass die Leute wegen ihrer blöden Arbeit nach Gott weiß wo ziehen und dann auf einmal ganz weg sind. Oder dass die Leute wegen ihrer blöden Arbeit gar keine Zeit mehr haben. Warum soll man nicht darauf eifersüchtig sein? Ich würde sagen, so eine Möglichkeit ist auch, kollektive Lebensweisen aufzubauen, die halt nicht Zwangsgemeinschaften sind, also die halt nicht diesen Fehler der autoritären Psychosekten der 70er Jahre wiederholen, die halt nicht so funktionieren, dass sie halt gegen diese Kälte der Draußenwelt eine zwangsweise Wärme der Innenwelt aufbauen, aber so kollektive Strukturen wie Freundeskreise, Netzwerke, Kommunen, Wohnprojekte, da kann man sich ja auch überlegen, ob man dort in so einem sozialen Mehrteil als den Ärger übers Aufwaschen. Ja, nicht zuletzt, klar hat man ja wahrscheinlich schon hier und da rausgehört, dass ich immer noch auch dafür sprechen würde, gesellschaftliche Alternativen zu der Struktur zu entwickeln, die überhaupt diese Liebe nötig macht. Also die Struktur, die halt all das kaputt macht, was die Liebe heilen soll. Also über gesellschaftliche Alternativen zum Kapitalismus nachzudenken, ich gebe das gerne zu, dass die gerade im Moment nicht gerade so auf der Hand liegen. Also, aber andererseits die Krisenhaftigkeit der ganzen kapitalistischen Veranstaltung ist, denke ich, gerade so offenkundig, dass man auch ohne Liebeskritik irgendwie dahin kommt zu sagen, dass da vielleicht irgendwann mal was anderes sein muss, als dass alle 5 Sekunden jemand verhungert auf der Welt. Und damit würde ich dann auch schließen und bin offen für Nachfragen und Kritik.